Wien 2, Obere Donaustraße 69. Wohnung von Markus und Hinda Rosenfeld. Als Urenkelin der Familie Rosenfeld schreibe ich diese Zeilen, um einen kleinen Einblick in unsere Familiengeschichte zu gewähren. Im Jahre 1913 flohen Markus Rosenfeld und Hinda Rosenfeld als junge Menschen mit der Familie von Hinda Rosenfeld, geborene Reisler, von Lemberg nach Wien. Am 3. September 1923 erblickte ihr einziges Kind Edith das Licht der Welt. Die Rosenfelds waren eine moderne jüdische Familie. Sie waren aufgeschlossen und lebten in Wohlstand. Sie genossen ihr Leben, bis zur Machtergreifung Hitlers. Fortan durfte Edith die Schule nicht mehr besuchen, die Straßenbahn war für Juden nicht mehr zugänglich und sogar die öffentlichen Parkbänke und Toiletten durften sie nicht mehr benutzen. Am 10. November 1938 wurde ihre Wohnung in der oberen Donaustraße 69 vollkommen zerstört. Die großen Werke von Goethe und Schiller zerrissen und die im Erdgeschoss liegenden vermieteten Gebetsräume wurden angezündet. Aber nicht nur das geschah an diesem Tag. Markus Rosenfeld wurde nach Dachau deportiert. 4 bis 5 Monate lang war sein erster Aufenthalt im Konzentrationslager und als gebrochener Mann verließ er es. Im Jahr 1939 entschloss sich Edith, Wien zu verlassen, da sie mit 16 Jahren hätte Kriegsarbeit leisten müssen. Zu diesem Zeitpunkt organisierte die israelitische Kultusgemeinde Wien die legendären Kindertransporte nach Großbritannien. Mitfahren durfte aber nur, wer einen Aufenthaltsort nachweisen konnte. Edith stellte über das Telefonbuch einen Kontakt zu einer Familie namens Bruce in Ilford, Essex, her, und diese waren so hilfsbereit, ein junges jüdisches Mädchen aufzunehmen, obwohl sie selber gar keine Juden waren und Edith auch nicht kannten. So ließ sie alles hinter sich, die geliebten Eltern und Verwandten. Mit ihren Eltern hielt sie Briefkontakt, jedoch kamen eines Tages keine mehr, so dass sie wusste und gespürt hatte, dass auch sie deportiert und getötet worden waren. Dank der Familie Bruce, die ihr ermöglichte, Wien zu verlassen, und dank ihres enormen Überlebenswillens hat Edith diese fürchterliche und nie zu vergessende Zeit überlebt. Aufgrund der prägenden Erlebnisse und der damit verbundenen Angst hat Edith weder die österreichische noch die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Sie ist Britin. Als Urenkelin und Enkelin bin ich dankbar, dass diese Steinsetzung vor unserem enteigneten Mietshaus erfolgt und wir als Familie damit immer einen Bezugspunkt nach Wien und die damit verbundenen Erinnerungen haben. Viktoria Fiebig.